Radio 90.1 am Feiertag. Ich bin Cosima Klaus und wünsche Ihnen schönen guten Morgen. Beste von heute. Neu, ganz neu. Kelly Clarkson, Mr. Know-It-All. Schöne Nummer von Kelly Clarkson. Mr. Know-It-All hier ganz neu bei Radio 90.1. 10 Minuten nach 11 haben wir jetzt am Feiertag. Der Herbst der Stars. Das James Blunt Geheimkonzert. Wir sind alle schon ganz aufgeregt. Nur noch einmal schlafen, dann tritt James Blunt bei unserem Herbst der Stars Geheimkonzert auf. Kollege Thorsten Sutter aus der Radio 90.1 Musikredaktion stellt Ihnen den schönen Mann mit der Gitarre, der die Frauen verrückt macht, jetzt noch mal genauer vor. Hallo, ich bin James Blunt. Er ist ein Popstar auf Umwegen. Zwar spielte James Blunt schon als Kind Gitarre und schrieb mit 14 seine ersten Songs. Nach dem Studium tauschte er sein Instrument aber erstmal gegen Uniform und Helm. Bis 2002 diente er für die Queen bei der britischen Army. Erst danach konzentrierte sich James wieder auf die Musik. Und wie? 2005 erscheint die Single You're Beautiful und die wird gleich zum europaweiten Mega-Hit. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Es folgt das Debütalbum Back to Bedlam mit weiteren Hits wie High oder Goodbye My Lover. James' Markenzeichen ist die markante Stimme, die seine Schmuse-Songs so einzigartig macht. Kein Wunder also, dass ihm die Frauen schnell zu Füßen liegen. James Blunt ist genau das Richtige für romantische Stunden zu zweit. Der macht einfach immer wunderschöne Balladen, so richtige Kuschelmusik. Mir läuft's eiskalt den Rücken runter. Ich kriege eine Gänsehaut, großartige Musik. Sehr charmant, netter Mann. Inzwischen ist sein drittes Album Some Kind of Trouble draußen. Und darauf gibt es neben den obligatorischen Kuschelballaden auch ein paar richtig gute Laune-Nummern. Zum Beispiel die Erfolgssingle Stay the Night. Es ist ein Spaßsong, geschrieben in Kalifornien mit einigen Freunden. Es geht ums Feiern und darum, die Nacht zum Tag zu machen. Auch sein aktueller Hit I'll Be Your Man verbreitete Sommerstimmung. Gut also, dass Mr. Blunt nicht mehr im Dienst ihrer Majestät steht. Schmusesänger, die auch noch Party können, gibt's nicht viele. James Blunt ist einer von ihnen. Thorsten Sutter, Musikredakteur. Wenn Sie morgen nicht dabei sind beim Geheimkonzert, ist das nicht ganz so schlimm. Wir berichten natürlich live von dem Event, zeichnen das Konzert außerdem auf und das hören Sie dann am Donnerstagabend ab 20 Uhr hier bei Radio 90.1. 12 nach 11 ist es jetzt. Mein Name ist Cosima Klaus und hier kommt Mr. Bryan Adams. Run to you.

Witzig, aber auch was kompliziert. Ganz genau so ist es, wenn man Radio machen lernen will, nämlich. Schüler und Schülerinnen aus Mönchengladbach haben sich mal wieder das Mikrofon erobert. Radio macht Schule, geht weiter. An jedem Samstag im November hören Sie die besten Radiobeiträge unserer Kids und Jugendlichen. Mittags ab 12 und zum Downloaden auf radio91.de. Radio macht Schule bei Radio 91. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. In 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Und das ist alles. Es ist 11.30 Uhr. Radio 90.1 Nachrichten. Mit Axel Tellmanns. Guten Tag. Das Wetter in Mönchengladbach. Am Nachmittag meist sonnig und trocken. Erst gegen Abend ziehen die ersten Regenwolken auf. Die Einsätze der Polizei in der Halloween-Nacht. Die Marienkäferplage in unserer Stadt. Die Halloween-Nacht hat bei der Polizei in Mönchengladbach wieder zu vielen Einsätzen geführt. Aktuell werten die Beamten die Einsatzstatistik noch aus. Größere Zwischenfälle habe es aber nicht gegeben, heißt es von der Leitstelle der Polizei. Das Werfen von Eiern auf Häuser und Autos und Sachbeschädigungen wurden aber auch in diesem Jahr registriert. Für viele Jugendliche hat das oft ein juristisches Nachspiel. Sie sind auf weißen Häuserwänden und in den Fenstern momentan zu Hunderten zu sehen. Die Marienkäferpopulation ist in unserer Stadt sprunghaft angestiegen. Durch den milden Herbst vermehrt sich der Käfer immer weiter. Vor allem der asiatische Marienkäfer macht sich momentan in unserer Stadt breit. Bis zu 5-mal pro Jahr vermehrt sich der Käfer, der heimische Marienkäfer hingegen nur 2-mal. Der asiatische Marienkäfer steht im Verdacht, die Eier des heimischen Käfers zu fressen und ihn damit weiter zu verdrängen, sagt Ruth Seidel vom Naturschutzbund Mönchengladbach. Von den Tieren geht keine Gefahr aus, weder für die Menschen noch für Tiere, andere Tiere, nur unser Marienkäfer, unser einheimischer Marienkäfer, der scheint immer mehr zu verschwinden. Ob es nur daran liegt, glaube ich nicht, sondern ich denke auch vorher schon, Beim Menschen kann das Sekret der Marienkäfer Allergien auslösen. Rund um Allerheiligen wird auf den Friedhöfen in unserer Stadt vielfach Torf aufgebracht, um die Gräber winterfest zu machen. Der Fachbereich Umweltschutz und Entsorgung der Stadt rät allerdings davon ab. Torf sollte auf Gräbern und im Garten nicht mehr zum Einsatz kommen. Wer auf Torf in seinem Garten verzichtet, trägt zum Erhalt der Moore und somit auch zum Naturschutz bei. Zurzeit wird in Baumärkten und Gärtnereien oft sogenannte Graberde angeboten, die zu großen Mengen aus Torf oder Torfbeimischungen besteht. Kunden kaufen die Erde häufig, um Gärten und Gräber winterfest zu machen. Bundesweit verbrauchen Privatkunden so 2,3 Millionen Kubikmeter Torf im Jahr. Das sind 25% des gesamten Torfverbrauchs in Deutschland. Bei einer gleichbleibenden Abbaumenge werden die Vorräte in knapp 30 Jahren erschöpft sein. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten würden damit ihren Lebensraum verlieren. Der Fachbereich Umweltschutz und Entsorgung teilt außerdem mit, dass die städtische Friedhofssatzung den Einsatz von Torf zur Grabpflege verbietet. Sandra Skschinska, Radio 90.1 Nachrichten. Und soweit die Lokalnachrichten mit Axel Tillmanns. Radio 90.1. Das Wetter in Mönchengladbach. Bei wenigen Wolken und viel Sonnenschein können Sie den Feiertag heute richtig genießen. Erst gegen Abend zieht es sich nach und nach zu und es kann ein bisschen regnen. Die Topwerte erreichen heute 18 Grad. Morgen früh muss sich erst der Nebel auflösen. Danach gibt es Sonne und Wolken im Wechsel. Bei ähnlichen Temperaturen wie heute sind allerdings zwischendurch auch kurze Schauer möglich. Radio 90.1. Der schnellste Verkehrsservice für Mönchengladbach. Um 3 Minuten nach 11:30 gibt es den typischen Feiertagsstau. A52 Mönchengladbach Richtung Roermond. Bei Elm zurzeit 2 Kilometer Stau. Achtung, das Stauende liegt in einer Kurve. Radio 90.1 am Feiertag. Mein Name ist Cosima Klaus. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. dich. Männer kaufen Frauen, Männer springen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon. Und Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Männer haben Schwindelsleid. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark, Männer können alles, Männer kriegen einen Herzinfarkt. Und Männer sind einsame Streiter, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Es wollten deutlich mehr Leute Karten für die Christmas Classics haben, als Plätze bei den geplanten 7 Konzerten in der Christuskirche sind. Und darum gibt es jetzt für alle Fans der Remember Band einen Zusatztermin. Der ist am 9. Dezember und Konzertbeginn ist da außergewöhnlich, nämlich um 24 Uhr. Aber keine Sorge, das lange Aufbleiben lohnt sich auf jeden Fall, versprochen. Karten für dieses Zusatzkonzert der Christmas Classics am 9. Dezember kriegen Sie jetzt hier bei Radio 90.1 auf der Lüpperzender Straße 6. Jetzt ein Kulthit aus den 90ern. Radio 90.1, der beste Mix. Knocking on heaven's door. on heaven's downwalk. Hey, hey, hey, hey, yeah. Radio 91 am Feiertag, wir haben 11:45. Cosima Klaus wünscht Ihnen schon guten Morgen. Das Restaurant-Hotel Rosenmeer am Bunten Garten, das gehörte ja eine ganze Zeit zu den angesagten Adressen in unserer Stadt, aber vor ein paar Monaten war plötzlich Schluss. Der Besitzer wollte, so sagte er selbst, eine kreative Pause einlegen. Heute eröffnet das Restaurant neu, unter neuer Leitung und mit neuer Ausrichtung. Wir haben hier großzügig umgebaut, sprich wir haben die Raumaufteilung gewechselt, wir haben aus der Lounge ein Restaurant gemacht und haben vorne dieses schöne Glasatrium zum Hauptrestaurant gemacht und haben dann die Lounge vor die Theke verlegt, sodass man auch hier an der großen Glasfront letztendlich nach draußen gucken kann und dass wir das Thekengeschäft hier ein bisschen beleben können. Marco Rothermel, bekannter Caterer aus Mönchengladbach, hat das Rosenmeer übernommen und will mit ein paar Neuheiten neuen Schwung in den Restaurantbetrieb bringen. Dafür hat er sich auch einen Koch gesucht, dessen berufliche Vita sich sehen lassen kann. Ich habe mit 27 Jahren den jüngsten Stern in Nordrhein-Westfalen gehabt, im Schloss Friedestrom in Dormagen-Zunst. Dann habe ich 5 Jahre in der Nationalmannschaft der deutschen Köche gekocht. Das sind 8 Meisterköche, die für Deutschland alle 2 Jahre auf einer Weltmeisterschaft und auf der offiziellen Olympiade auftreten. Da war ich 4 Jahre als Chef Saucier dabei. Ansonsten war ich 5 Jahre Küchenchef im Schweizer Hof in St. Moritz. Ich war in der Traube Thomach im Schwarzwald. Und. Die Referenzenliste von Markus Zorn ist lang. Nun ist der Spitzenkoch in Mönchengladbach im Rosenmeer angekommen und hat ein klares Konzept vor Augen. Also unser großer Auftrag war, letztendlich jeden Gast abzuholen, jedes Niveau abzuholen und jeden Geldbeutel abzuholen. Selbst ich als Ex-Sternekoch habe kein Problem damit, einen Muri-Jubel zu kochen, mit einer schönen Kalbsfrikadelle dazu. Natürlich gibt es bei uns aber auch ein Zanderfilet auf der Haut gebraten, aber auch einen Sauerbraten und, wenn ich möchte, eine Currywurst. Heute Abend um 17 Uhr öffnen sich die Türen des Rosenmeer zum Neustart. Ja, super. Und ich habe jetzt Hunger. Das Restaurant Rosenmeer am Bunten Garten hat einen neuen Besitzer, einen neuen Koch und ein neues Konzept. Heute ist Eröffnung. Gudrun Gehl aus der Radio 91 Redaktion hatte mit dem Besitzer und dem Koch vorab gesprochen. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you're coming back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. We'll be right back. Cause you had a bad day. 10 Minuten vor 12 haben wir jetzt am Allerheiligen Feiertag. Ich bin raus für heute. Cosima Klaus sagt tschüss, bis morgen. I wanna stand up and take a bow. Sit down and work it out. I'm the last person in this world who wants to see you hurt. Is this the interval or the end? If we don't talk, we can't reconcile what we really need, what we know is right. I can't stand the silence. I can't stand the silence. Sehen Sie die Ausläufer der Kissenberge, links die traumhaften Kücheninseln und wenn Sie einen Blick zurückwerfen, erleben Sie eine sehr seltene Lichtstimmung. Die Sehenswürdigkeiten des Sommers. Entdecke jetzt die vielen tollen Einrichtungsideen, die dein Leben bunter, praktischer und einfach noch schöner machen. Komm schnell vorbei in deinem IKEA-Einrichtungshaus. Die Welt sehen. Mehr Platz für Marie. Route 66. Mein Meisterstück. Richtig Spanisch lernen. Ein Jahr Kanada. Zeit für meine Träume. Jeder Mensch hat Wünsche und Sehnsüchte. Wir nehmen uns die Zeit, mit Ihnen darüber zu sprechen. Gemeinsam schaffen wir so Freiräume, in denen Sie Ihre Träume wahrmachen können. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Männer, jetzt kommt ein echtes Abenteuer auf uns zu. Ahoi! Thomas Phillips wird 25 Jahre. Da gibt's das Jubiläum der Sonderposten. Diese Woche 10 Kilogramm Holzbriketts, nur 1,99 Euro. Jetzt zu Thomas Phillips, Deutschlands größtem Sonderpostenhändler. Thomas Phillips. Oh, 真是难以置信 ！Wasabi beef 实在太好吃了。 哦，你们一定要尝尝我做的美味可口的 Thai curry chicken。 太棒了！ 哦 ，shrimps。 Ein einfach Asien bei McDonald's mit dem würzig scharfen Wasabi Beef, dem exotischen Thai Curry Chicken und den knusprigen Shrimps. Nur für kurze Zeit. Ich sag immer, neue Heizung bringt am meisten. Mach erst die Fenster, dann spart man am meisten. Neues Dach wäre auch ganz gut. Und Solar bringt's auch. Und der Energieausweis? Eine neue Heizung bringt am meisten. Ich sag immer, Energieausweis, Energieausweis. Muss die Heizung nach. Damit spart man am meisten. Zu viele Ratschläge von zu vielen Seiten? Die unabhängigen Experten der Verbraucherzentrale NRW helfen Ihnen, die passende Sanierung für Ihr Haus zu finden unter meine-wende.de. So geht die Energiewende. Neuer Kurs, 30 Grad Steuerbord. Das ist die perfekte Erfolgswelle. Vicky auf großer Fahrt. Setz das Segel, Männer! 1,5 Millionen Zuschauer sind begeistert. Super, danke! Vicky auf großer Fahrt. Jetzt nur im Kino. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale unter meine-wende.de. So geht die Energiewende. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. We'll be right back. Es ist 12 Uhr. Radio 90.1 Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Nico Wodrich. Guten Tag. Das Wetter, Sonne und Wolken bis 18 Grad. Märkte brechen erneut wegen Griechenland ein. IKEA ruft bestimmte Schranktüren zurück. Seit Monaten wird versucht, Griechenland vor der Pleite zu bewahren. Vor einer Woche erst wurde neues Geld freigegeben. Doch nun sorgt ausgerechnet Griechenlands Premierminister Papandreou für neuen Ärger. Er kündigte ein Referendum über das neue Hilfspaket an. Die Griechen sollen nun also selbst entscheiden, ob sie das neue Geld und die damit verbundenen Sparmaßnahmen wollen oder nicht. Der erneute Ärger um Griechenland hat den Aktienmarkt vorhin kräftig ins Minus gedrückt. Der EU hat es erst einmal die Sprache verschlagen. Papandreous Ankündigung eines Referendums über die Euro-Rettung ist so brandgefährlich, dass Brüssel die Luft anhält. Nicht nur, weil hier auch ein Feiertag ist. Hinter vorgehaltener Hand wird freilich viel geredet. Etwa dies. Papandreou weiß, dass die Griechen den Euro nicht verlieren wollen und deswegen würden sie letztlich auch dem ungeliebten Sparkurs zustimmen. Aber auch dies wird gesagt. Das Referendum sorgt für neue Ungewissheit bis ins neue Jahr hinein und diese Ungewissheit könnte sich auch auf andere Euro-Sorgenkinder auswirken. Allen voran Italien. Wenn Papandreou dieses Pokerspiel verlieren sollte, dann ist Griechenland pleite und den Euro wird es in Athen dann auch nicht mehr geben. Nur das ist sicher. Dieter Ebeling, Brüssel. Die Steuereinnahmen in Deutschland werden in den kommenden 5 Jahren um mehr als 100 Milliarden Euro steigen. Das berichtet das Handelsblatt. In diesem Jahr rechnet Finanzminister Schäuble mit über 570 Milliarden Euro. 2016 seien es dann schon 680. Offiziell geht die Steuerschätzung morgen in Berlin los. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband rechnet mit Entlassungen, falls die CDU einen Mindestlohn durchsetzen sollte. Lohnuntergrenzen von 8,50 Euro seien unvertretbar, sagte Hauptgeschäftsführerin Hartges im ZDF. Außerdem seien die Löhne in den meisten Bereichen bereits tariflich ausgehandelt. Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks hatte vor Mindestlöhnen gewarnt. Den kann sich die CDU aber inzwischen vorstellen. Im Gespräch sind Lohnuntergrenzen, die von der jeweiligen Branche bestimmt werden und nicht vom Staat. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat das Möbelhaus IKEA Spiegelschranktüren zurückgerufen. Betroffen seien die Spiegeltüren Pax Auerland, heißt es von der Zentrale in Hofheim-Wallau. Es gebe Berichte, dass sich der Spiegel ablösen und herunterfallen könne. Es sei möglich, dass er dabei in scharfe Splitter zerbricht. Käufer der Türen werden gebeten, sich an ihre Filiale zu wenden oder die kostenlose IKEA-Hotline anzurufen. Im September hatte das Möbelhaus schon einmal Spiegeltüren zurückgerufen, die vom selben Zulieferer stammen. Im Januar kürzt der Fußball-Weltverband FIFA wieder den Fußballer des Jahres und dieses Mal können sich gleich 3 deutsche Hoffnungen auf den Titel machen. Auf der Kandidatenliste stehen die Nationalspieler Thomas Müller, Mesut Özil und Bastian Schweinsteiger. Das teilte vorhin die FIFA mit. Vor allem die starken Leistungen in der Nationalmannschaft haben das deutsche Trio auf die Kandidatenliste gebracht. 10 Siege in 10 EM-Qualifikationsspielen. Für diese Rekordmarke waren Müller, Schweinsteiger und Özil ganz maßgeblich verantwortlich. Allerdings konnten sie alle in diesem Jahr weder den Meistertitel noch einen Europapokal gewinnen. Und das könnte am Ende dann vielleicht den Ausschlag gegen die Deutschen und für Barcelonas argentinischen Superstar Messi geben. Mit Bundestrainer Joachim Löw und Dortmunds Meistercoach Jürgen Klopp haben wir übrigens auch bei den Trainern 2 Eisen im Feuer. Thomas Thonfeld, Sportredaktion. Und das waren die Nachrichten mit Nico Wodrich. Das Wetter. Viele Wolken sind unterwegs, noch ist es aber trocken bei uns. Die Werte liegen später zwischen 14 und 18 Grad. Zum Abend hin ziehen dann erste Schauer auf. Morgen regnet es zeitweise weiter. Viele Wolken sind unterwegs, bis 19 Grad maximal. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A61 Koblenz-Mönchengladbach. Zwischen Kreuz Mönchengladbach-Wanloh und Mönchengladbach-Wegrad ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Und es gibt nur einen Stau auf der A52 Mönchengladbach-Roermond zwischen Elmt und Grenzübergang Elmt 4 Kilometer. Radio 90.1 am Feiertag. Andreas Struppe. Einen schönen guten Tag. Die Griechen schocken Europa. Und in der Champions League müssen Dortmund und Leverkusen heute ran. Das sind die Themen in dieser Stunde. Und im besten Mix die Black Eyed Peas und Bon Jovi. That Aus den 90ern. Lokalradio. Der beste Mix.